Dann ruft Koljas Mutter zum Essen. Es gibt Borscht und dann Schaschlik. Alle essen, es schmeckt wunderbar. Und Koljas Freunde sind da. Er ist so froh. Alles macht jetzt viel mehr Spaß. Du musst uns Glücksdorf zeigen, sagt Ilhan nach dem Essen. Vielleicht gehen wir später noch ins Jugendzentrum, da ist ein Konzert, erzählt Kolja. Wann? Fragt der Vater. Du weißt, du musst um 9 zu Hause sein. Was? Aber das geht doch nicht, findet Kolja. Kolja hat doch heute Geburtstag und Ilhan und Alex sind auch dabei. Da können die Jungs doch bis 10 Uhr weggehen. Danke, Mama.